Die Bruchbauern. Es war hellichter Tag, als Harmwulf aufwachte. Er war im Sitzen eingeschlafen und so fest hatte er geschlafen, dass er sich erst gar nicht vermuntern konnte und sich ganz wild umsah, weil er nicht wusste, wo er war. Aber dann stand er auf, so schwer und so langsam, als wenn er nicht 24, sondern 48 Jahre hinter sich hatte. Hengstmann, der gerade vorbeikam, verjagte sich, als er ihn sah, denn der Wolfsbauer hatte ein ganz altes Gesicht und Augen, in denen kein Leben war, und an den Seiten war sein Haar grau geworden. »Wenn er man bloß weinen könnte, Uhlenvater«, sagte die Reinkenbäuerin, »das ist ja schrecklich, wie der Mann das in sich hineinfrisst.« Aber Harm weinte nicht. Er aß wie immer, sprach aber nicht mehr als Ja und Nein, half die Schanzen höher machen und Schuppen bauen und was sonst für Arbeit nötig war. Um Uhr zehne ging er mit Tedel fort, und als sie wiederkamen, hatten beide ganz blanke Augen, und der Junge griente in einem fort, so dass es scheußlich anzusehen war. »Was willst du jetzt anfangen, Harm?« fragte ihn abends, als sie beim Feuer saßen, sein Schwiegervater. »Willst du den Hof wieder aufbauen?« Sein Eidam schüttelte den Kopf. »Ich habe eine andere Arbeit vor. Es kann sein, dass ich lange fortbleibe, vielleicht bin ich aber auch bald wieder da. Damit du es weißt, das Geld haben die Raubvögel nicht gefunden. Ich würde es ihnen gerne gegönnt haben, wenn sonst alles so geblieben wäre, wie es war. Solltest du also in Bedrängnis kommen, so weißt du es zu finden. So ganz wenig ist es nicht. Und an dem anderen Platz, du weißt ja Bescheid, ist Saatkorn genug, und von Wurst und Schinken ist da auch eine ganze Menge, und von Käse und Honigbier auch. Und da liegen auch noch die Pistolen und das Gewehr. Hast du etwas Tabak über?« Er stopfte sich die Pfeife, hielt einen Fuhrenzweig in das Feuer, bis er Flammen fing, und brannte damit seinen Tabak an. »Weißt du was?« fuhr er dann fort. »Mit mir ist das so. Große Lust zum Leben habe ich nicht mehr. Lass mich ausreden. Vielleicht, dass ich sie wiederkriege, wenn ich mit den beiden Hauptmordbrennern abgerechnet habe. Denn das habe ich fest vor. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll wieder vergossen werden. Tedel will auch mit. Sie stehen bei ihm gleichfalls in der Kreide, adelheidshalber. Griebtu kann bei dir bleiben. Der Hund könnte mir im Wege sein.« Ein Haufen von Vögeln kam angeflogen, ließ sich in den hohen Tannen nieder und lärmte gewaltig. Harm sah in die Höhe. »Da ist ja das Unzeug wieder, von denen Hengstmanns Vater sagte, sie zeigen Krieg und Pestilenz an. Vielleicht hat er auch recht, denn meinen Tag habe ich solche Vögel noch nicht gesehen. Einen fand ich tot in der Heide liegen. Er war rot wie Blut und sein Schnabel ging über Kreuz. Aber was wollt ihr nun anfangen? In Ödringen seid ihr keinen Tag eures Lebens sicher, denn was gestern war, kann morgen wieder sein. Ich glaube, das Beste wird sein, ihr baut euch hier im Bruche auf dem Peerhubsberge an. Da finden sie euch so leicht nicht und Frucht wächst da zur Not schon. Und die Burg hier, die müsst ihr noch fester machen. Der Graben muss tiefer und jedes Mal da, wo der Zugang einen Knick macht, da muss eine Wolfskuhle hin.« Der alte Mann nickte. »Ja, wir haben gestern ganz dasselbe gesagt. Das Vieh haben wir ja noch, die Pferde auch, und das Beste wird sein, solange als wie der Krieg dauert, wirtschaften wir in einen Pott, so sauer uns das auch ankommen wird. Aber du solltest doch lieber hier bleiben. Was willst du in der weiten Welt? Sieh mal, Junge, das Unglück ist geschehen, und ich trage ebenso schwer daran wie du. Eine Frau kriegst du schließlich wieder, ich aber keine Tochter. Du hast noch ein ganzes Leben vor dir. Mit mir ist das anders. Und doch bleibe ich hier, wo ich geboren bin.« Der andere schüttelte den Kopf. »Wiederkommen tue ich, so wie ich es kann. Aber ich habe einen Eid vor mir selber geschworen und dabei muss ich bleiben. Und überdies, hier würde ich verrückt werden, wo ich bei jedem Schritt und Tritt daran denken muss, wie es früher war.« Er rief den Knecht heran. »Zeig mal dein Messer her.« Der Junge griente und zog es aus der Scheide. »So, ist gut. Leg dich, Mann, schlafen. Morgen früh wollen wir los.« Er sah Uhl an. Der Mann, der Alheid umgebracht hat, lebt nicht mehr. Tedel hat es ihm besorgt und die Wölfe. Heute Morgen haben wir ihn beigerodet unter der breiten Fuhre hinter meinem Hof. Es liegen allerlei Steine auf der Stelle. Aber zwei von den Schandkerlen sind noch am Leben. Und sollten sie sich hierher verlaufen, ein ganz unmenschlich langer, mit weißen Haaren, aber noch ein junger Kerl, und einen unklug kleinen Kopf hat er und eine Stimme als wie ein Kind, und dann noch einer so kurz und dick als wie ein Fass, mit einem fuchsigen Knebelbart und zwei Narben im Gesicht, so breit wie ein Finger und ganz rot, die eine von der Stirn bis an das Maul und die andere von einem Ohr zum anderen, dass es wie ein Kreuz aussieht, und darum heißt der Kerl auch das Heilige Kreuz und der andere der Säugling. Wenn die sich hier blicken lassen, die dürft ihr nicht totschlagen. Lebendig will ich sie haben, hörst du? Denn von Zeit zu Zeit komme ich wieder. Es wurde aber völlig Herbst, ehe dass er wiederkam. Bullis Bernd, der an dem Tag die Wache auf dem Halloberge hatte, sagte gerade zu Mertens Gerd, der ihm Gesellschaft leistete, wie schön die Birkenbäume bloßig aussehen, als wie das reine Gold. Dann machte er einen langen Hals wie ein Birkhahn, stieß Gerd in die Rippen und sagte, »Was ist denn das da im Bullenbruche? Das ist ja gerade, als wenn das ein Reiter zu Pferde ist. Gewiss und wahrhaftig, das ist einer. Sogar zwei sind es.« Er barg sich hinter den Büschen und winkte Gerd, und als sie bei den dicken Fuhren waren, nahm er das lange Horn vor den Mund und blies so laut los, dass ein Hase, der unter einem Heidbusch geschlafen hatte, wie albern herausschoss und dem Pattenweg entlang lief. Dreimal blies der Junge in das Horn und jedes Mal auf eine andere Art und nach einer Weile zum vierten Male und so laut und lang, dass es auf eine halbe Meile in der Runde zu hören war. »Aufpassen tun Sie«, sagte Harmwulf zu Thedel. »Wir müssen uns zu erkennen geben, denn sonst könnten wir am Ende eine Handvoll Hackblei in die Rippen kriegen, ehe wir uns das vermuten. Zeige ihnen, dass du es auch noch kannst.« Der Knecht nahm das kleine Horn, das er am Sattel hängen hatte, wischte sich über den Mund, gremsterte und spuckte, und dann blies er nach dem Halloberge hin. Von dem Berge kam eine kurze Antwort zurück, die Thedel ebenso zurückgab. »Das hört sich just so an«, meinte Bernd, »als ob das Nihus-Thedel ist, der da bläst. Aber was hat er für Zeug an? Der sieht ja leibhaftig aus wie ein Kriegsmann. Was hältst du davon?« Der andere legte die Hand vor die Augen, als er hinter dem Busche her sah. »Ja, er ist es, das ist sicher. Und der andere, das ist der Wolfsbur. Ich hätte ihn beinahe nicht gekannt, solchen Bart hat er sich wachsen lassen. Na, den muss ich wohl wieder abblasen.« Er nahm das Horn wieder hoch, aber der andere wehrte es ihm. »Wart's man erst!« Sie blieben in Deckung stehen, bis die Reiter ganz nahe heran waren. Erst dann trat er vor und rief, »Na, wieder zurück von der Reise, Harm, und du auch, Thedel? Meist hätten wir euch nicht gekannt, so wie ihr ausseht. Aber jetzt blase ab, Gerd«, rief er dem Jungen zu, der etwas abseits stand und über das ganze Gesicht lachte, denn Thedel war sein guter Freund, und der Wulfsbauer hatte ihm einmal das Leben gerettet, als er auf dem Pumpe durch das Eis gebrochen war. Er setzte das Horn wieder an und blies dreimal auf eine andere Art. »Denn so können wir ja frühstücken«, meinte der Wulfsbauer, als er aus dem Sattel war, zu Thedel. »Mach die Pferde an und gib die Holster her. Ihr könnt mithalten, wir haben reichlich.« Er packte aus. Da waren Würste und dicke Scheiben Schinken und Braten und eine halbe gebratene Gans, ein großes Stück Käse, zweierlei Brot und eine große Blechflasche. Die anderen machten lange Augen. »Lebt ihr immer so?« Harm lachte. »Mehrstens. Aber nehmt man Dreiste an, es ist nicht geraubt und nicht gestohlen, das heißt, von uns nicht, denn die drei Marode-Brüder, denen wir das gestern abnahmen, werden es wohl nicht mit barem Gelde bezahlt haben. Aber wie sieht es in Ödringen aus?« Bolle hob die Faust, in der er das Messer hatte, auf und ließ sie auf den Boden fallen. »Ödringen?« Er zuckte die Achseln. »Ödringen gibt es nicht mehr. Alles ein Schutt und ein Müll.« Als der Wulfsbauer und Thedel ihn ansahen, erzählte er. Drei Wochen lang war alles ruhig. Da zogen einige wieder hin, Hingstmanns und Eickhoffs und Bustelmann und Bruns auch. Die anderen rieten ihnen ab, aber sie wollten ja nicht hören. Und den einen Abend, wir waren gerade dabei, das letzte Grummet einzuholen, da sahen wir über dem Dorfe einen helllichten Schein, und bald darauf kam Tietke, du weißt doch, der Hütejunge bei Hengstmanns, und der erzählte, dass zwei Tatanweiber einer Bande von Mordbrennern den Weg gewiesen haben und kein einer Mensch ist lebendig geblieben.